Stopp, Polizei. Neben dem Befristungsdrama, mit dem sich der Staat ins eigene Fleisch schneidet und seine Staatsdiener, Lehrer und Behördenmitarbeiter demotiviert, gibt es noch eine andere, mindestens ebenso gefährliche Entwicklung. Ganze Berufsfelder, die für unsere Demokratie essentiell sind, werden prekarisiert. Das plakativste Beispiel sind die Polizisten, also jene, die für den Erhalt von Recht und Gesetz sorgen, den Staat und seine Bürger schützen sollen. Im Februar 2019 stand in der Bild-Zeitung diese Schlagzeile: Polizisten, die ihre Städte beschützen, können sich nicht mehr leisten, dort zu leben. Es ging um das hessische Wiesbaden. Dort berichtete ein Polizeihauptkommissar, es gebe viele Kollegen bei der Landespolizei, die sich das Leben in der teuren Großstadt nicht mehr leisten könnten und deshalb so lange Anfahrtswege zum Dienst hätten, dass ihnen kaum noch Freizeit bliebe. Dasselbe erzählte die Polizistin Diana Burmann im März 2019 bei Hart aber fair. Ihr Wecker klingele morgens um 4, weil sie jeden Morgen mit dem Zug von Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet an ihren Dienstort Düsseldorf pendeln müsse. Die Folge, sagt sie, es fehlen die Identifizierung mit der Stadt, in der man arbeitet. Die Gehälter im öffentlichen Dienst der Polizei können mit den hohen Mieten oft nicht mehr mithalten. Und das nicht nur in Wiesbaden oder Düsseldorf. Ähnliche Presseberichte gab es in den vergangenen Jahren immer wieder aus den unterschiedlichen Städten. Und 2017 hatte bereits die Gewerkschaft der Polizei mit Warnrufen in mehreren Zeitungen auf dieses Problem hingewiesen. Es gibt etwa 220.000 Polizisten in Deutschland. Wie hoch ihre Besoldung ist, hängt vom Bundesland ab. Im mittleren Dienst, also nach einer Ausbildung, erhalten sie nach dem Berufseinstieg die höchste Besoldung in Hamburg, 28.457 Euro im Jahr, und die niedrigste in Berlin, 24.928 Euro. Eine schmale Entlohnung dafür, wie viel Stress und welchen Gefahren sie in ihrem Beruf ausgesetzt sind. Und wenig Geld signalisiert natürlich auch wenig Anerkennung. Dass die Gehälter von Polizisten und anderen Beamten im öffentlichen Dienst deutlich langsamer steigen als die Lebenshaltungskosten, ist aber nur einer von mehreren Missständen bei der Polizei. Um Personalkosten zu sparen, sollte mancherorts die Sicherheit mittlerweile von günstigeren Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes sichergestellt werden, nicht mehr von Polizisten. In Sachsen zum Beispiel. Dort arbeiten seit einigen Jahren Sicherheitswächter, sprich Ehrenamtler, die hochoffiziell die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen sollen. Die Polizei sucht sie per Ausschreibung. Mindestvoraussetzungen für die Bildung der Angeworbenen gibt es nicht. Und welche politische Gesinnung die Mitglieder dieser Bürgerwehr im Einzelnen haben, ist nicht immer klar. Zwar gilt offiziell, dass diese Ehrenamtler für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen müssen. Wie genau dies geprüft wird, ist fraglich. Polizisten, die zu wenig verdienen, um sich ihre Miete leisten zu können, und eine günstige Bürgerwehr, die einen Teil der Aufgaben der Polizei übernimmt? Es muss einem Angst und Bange werden angesichts solcher Entwicklungen. Es muss doch jedem Politiker und jedem Steuerzahler klar sein, dass man sich nicht den besten Schutz für die Menschen im Land schafft, wenn man diesen Schutz vor allem nach dem Kriterium des niedrigsten Preises organisiert. Als Folge dieses Preisdiktats im öffentlichen Dienst sind stellenweise heute deutlich zu wenig Polizisten da, um die Sicherheit der Bürger hundertprozentig zu gewährleisten. Die knappe Personaldecke ist daher auch seit Jahren Dauerthema in Polizeibehörden. Im baden-württembergischen Heilbronn zum Beispiel schlugen Polizeibeamte 2017 Alarm. Der Streifendienst in der Innenstadt arbeite an der Belastungsgrenze, schrieben die Betroffenen in einem offenen Brief. Demos, Großveranstaltungen, Feste und dazu immer aufwendigere Vernehmungen, bei denen Dolmetscher übersetzen müssten, führten dazu, dass der Berg an Arbeit kaum noch zu bewältigen sei. Heilbronn ist nur ein Beispiel von vielen. Die Lokalzeitungen sind voll von vergleichbaren Berichten. Die großen Volksparteien haben die personelle Unterbesetzung der Polizeibehörden viel zu lange als Problem unterschätzt. Das hat dazu geführt, dass die AfD das Thema besetzt hat. Ein ausgedünnter Polizeiapparat ist schließlich ein Zündstoff, mit dem sich wunderbar Ängste schüren lassen, und damit hat die populistische Partei bei einer Reihe von Wahlen in den vergangenen Jahren punkten können. Einige Bundesländer steuern immerhin dagegen. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel macht das anderen Bundesländern vor. Dort wirbt man um neue Anwärter mit besserer Bezahlung als in den konkurrierenden Bundesländern und es scheint zu funktionieren. 2018 verzeichnete Nordrhein-Westfalen daher einen Bewerberrekord und unter den Bewerbern waren viele junge Leute aus angrenzenden Ländern. Natürlich, es klingt nach einer Binsenweisheit, dass mehr Schulabgänger sich für einen Beruf entscheiden, wenn der Arbeitgeber oder Dienstherr mehr bezahlt. Aber tatsächlich erscheint es mir und allen anderen Experten als der einzig gangbare Weg. Die Bundesländer müssen einander gegenseitig Konkurrenz machen. Denn nur durch einen solchen Wettbewerb um Mitarbeiter könnten die Besoldungen auch im bundesweiten Durchschnitt steigen. Und das ist dringend geboten. Ich jedenfalls will unbedingt, dass es auch in ein paar Jahren genügend Polizisten gibt, die meine Familie, meine Freunde und mich schützen und für eine friedliche öffentliche Ordnung sorgen. Und diese Polizisten sollen die Besten sein, die der Staat für diese Aufgabe bekommen kann. Ich würde mir das etwas kosten lassen. Und ich bin sicher, diese Meinung teilen viele.